Ich habe mir eine Challenge gesetzt. Ich würde euch gerne eine Weihnachtsgeschichte aus der Bibel erzählen, die ihr noch nicht kennt. Und das ist eine ziemliche Herausforderung, weil man eigentlich alle Geschichten aus der Bibel, die irgendwie mit Weihnachten zu tun haben, gefühlt in- und auswendig kennt. Aber die heute habt ihr vielleicht schon mal gehört, aber bestimmt nicht an Weihnachten. Falls doch, schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Die Geschichte heißt im Titel Männer, die wie Hunde schlecken. Wer etwas bibelfester ist, weiß vielleicht, auf welche Geschichte ich anspiele. Das ist die Geschichte von Gideon. Gideon, den findet man im biblischen Buch der Richter. Und wenn man ehrlich ist, die Geschichten im Buch der Richter sind manchmal etwas verstörend. Und deshalb sind sie uns Christen manchmal ein bisschen peinlich und wir verstecken sie lieber. Und einer von diesen Geschichten ist eben Gideon. Und die handelt von Männern, die wie Hunde schlecken. Und es ist tatsächlich eine Weihnachtsgeschichte. Ihr werdet es mir vielleicht gar nicht glauben, aber es ist tatsächlich eine. Ich möchte sie euch erzählen. Wer ist Gideon? Gideon lebte vor über 3000 Jahren und er lebte in einer Zeit, wo sein Volk, das Volk Israel, terrorisiert wurde. Und zwar von den Midianitern. Das lief jedes Jahr gleich ab. Das Volk Israel ging im Frühjahr ging raus und säte und dann wuchs das Korn und man bestellte die Felder. Und jedes Jahr zur Erntezeit tauchten diese Räuber von Midianitern auf und nahmen alles mit. Plünderten einfach das ganze Land. Und das lief jedes Jahr gleich ab. Sodass, wenn die Leute schon wieder die Kamele hörten von den Midianitern, sie sich lieber in dunklen Höhlen versteckten, weil das will man nicht miterleben, wenn die Midianiter da sind. Aber es gab einen Mann, der sich den Midianitern entgegenstellte. Und das war Gideon. Weil Gott hatte sich Gideon ausgesucht als eine Art Held, um die Midianiter zu besiegen und dann endgültig aus dem Land zu schmeißen. Allerdings ist Gideon, wenn man ihn sich so anschaut, alles andere als der typische Held. Der Mann ist nicht so unendlich selbstbewusst. Also er braucht eigentlich für jeden Schritt, den er tut, braucht er erstmal mehrfache Zeichen von Gott, damit er sich auch ganz sicher ist, dass Gott auch auf seiner Seite ist. Und dieser Gideon, der tritt nun den Midianitern entgegen. Es kommt zum großen Tag der Entscheidung. Und Gideon hat hinter sich 32.000 Mann versammelt. Und mit diesen 32.000 Mann tritt er den Midianitern entgegen. Aber Gott schreitet ein und sagt zu Gideon: Nee, so kann das nicht laufen. Wenn du mit diesen 32.000 Mann die Midianiter besiegst, dann wird bei euch allen ein völlig falscher Eindruck entstehen. Ihr werdet euch sagen: Guck mal, wir haben es aus eigener Kraft geschafft. Wir haben es mit eigener Macht geschafft, die Midianiter zu besiegen. Guck mal, wie groß wir sind. Und Gott sagt: Nein, ihr sollt lernen, mir zu vertrauen. Ihr sollt sehen, dass es in meiner Kraft und Macht liegt. Und deswegen hat Gott einen Plan und der ist ehrlicherweise ziemlich verrückt. Er sagt: Gideon, ich möchte, dass du alle deine Männer da unten zu dem Bach schickst. Und dann sollen deine Männer da aus dem Bach trinken. Und alle, die ganz normal trinken, die sich niederknien und das Wasser in die Hand nehmen und dann sozusagen aus der Hand trinken, die schick alle nach Hause. Aber die Verrückten, die sich auf den Boden legen und das Wasser schlecken aus dem Fluss wie ein Hund, die behältst du bei dir. Und so macht Gideon das und er behält nur 300 Mann übrig. Und mit diesen 300 Mann tritt er dem großen Heer der Midianiter entgegen. Ungefähr, keine Ahnung, 150.000 Mann bestimmt. Und mitten in der Nacht geht Gideon mit seinen Leuten zu dem Lager der Midianiter. Er macht einen unglaublichen Lärm. Sie zünden Fackeln und Feuer an. Und das führt dazu, dass Panik im Lager der Midianiter ausbricht. Und solche Panik, dass die Midianiter, deren Soldaten, sich die Schwerter nehmen und sich anfangen, gegenseitig zu erschlagen, weil sie völlig in Panik sind und nicht unterscheiden können, wer hier Freund und Feind ist. Die Midianiter besiegen sich also selbst. Das ist die Pointe. Die Leute in Israel sind aber so begeistert, dass sie Gideon am liebsten gleich zum König machen möchten. Und Gideon sagt: Entschuldigung, das ist bitte nicht die Lektion dieser Geschichte hier, weil es gar nicht meine Macht war. Es war Gottes Macht. Das heißt, ihr braucht keinen Alleinherrscher. Ihr braucht keinen König wie mich. Ihr habt doch Gott. Gott ist euer König. Das ist die verrückte Geschichte von Gideon, von Männern, die mit Hunde schlecken. Und vielleicht fragt ihr euch, hä, was hat das auch nur irgendwie im Entferntesten mit Weihnachten zu tun? Ich sage euch, was das mit Weihnachten zu tun hat. Ein paar hundert Jahre später, nach Gideon, lebte ein Prophet, der hieß Jesaja. Und Jesaja macht eine Prophezeiung über die Geburt von Jesus an Weihnachten. Aber Jesaja sitzt nicht, wie wir, unterm Tannenbaum und hat die vertrauten Worte vor sich. Es begab sich aber zu der Zeit, als ein Gebot von Kaiser Augustus ausging und so weiter. Das kennt Jesaja nicht. Jesaja überlegt sich aber, wie kann ich den Menschen irgendwie verständlich machen, was da an Weihnachten ablaufen wird? Womit kann ich Weihnachten vergleichen? Und dann hat Jesaja den Einfall zu sagen, Moment, Weihnachten wird so ähnlich sein, wie als Gott bei Gideon die Midianiter besiegt hat. Und dann dichtet er die berühmten Worte, die häufig an Weihnachten auch in der Kirche gelesen werden. Ich lese euch einmal vor. Denn du hast ihr drückendes Joch, die Jochstange auf ihrer Schulter und den Stecken ihres Treibers zerbrochen wie am Tag Midians. Denn jeder Stiefel, der mit Gedröhn dahergeht, und jeder Mantel, der durch Blut geschleift, wird verbrannt und vom Feuer verzehrt. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ist auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gottheld, ewig Vater, Friedefürst. Seht ihr die Parallelen? Auch in Jesajas Zeiten litten die Leute unter Räubern. Da hießen sie nur nicht die Midianiter, sondern hießen die Assyrer. Und nun wurde der Königsfamilie in Jerusalem ein Nachkomme geboren. Und die Leute waren außer sich und aus dem Häuschen und sagten, hey, bestimmt wird dieser neue Spross der Königsdynastie, der wird eines Tages als ein mächtiger, starker Held die Assyrer besiegen mit seiner Kraft und Macht. Und Jesaja sagt, so ein Quatsch, so ist es nicht. Und er dichtet diese Worte, die ich eben vorgelesen habe, die in gewisser Hinsicht, sagt die theologische Forschung, vielleicht auch eine Art Parodie sind auf die Lieder, die für den Spross einer neuen, den Spross aus einer Königsdynastie gedichtet wurden. Weil Jesaja einen Punkt machen möchte. Und der Punkt ist, hey, wir retten uns nicht selbst. Und das zeigt keine Geschichte so eindrucksvoll vielleicht wie die Geschichte von Gideon. Wir retten uns nicht selbst, es kommt nicht aus eigener Kraft. Gott selbst wird es tun. Wie bei Gideon und den Midianitern. Es wird ein Kind geboren werden, das Gott selbst ist. Und in diesem Kind kommt Gott selbst auf diese Welt, um uns zu retten. Der Gottheld. Und dann Bethlehem, die eigentliche Weihnachtsgeschichte, wo dieses Kind geboren wird. In gewisser Hinsicht, wenn man so drüber nachdenkt, ist die Weihnachtsgeschichte auch so rau und verrückt wie die Geschichte von Gideon und den Midianitern. Man muss sich das mal vorstellen. Also eine Teenagerin wird schwanger und ihr Verlobter, Josef, überlegt, ob er sich scheiden lässt. Gott betritt diese Welt in einem viel zu kleinen Stall, wo Hirten sich aufhalten und Schafe und Ochse und Esel. Und ich bin mir nicht sicher, ob diese Szene die Hygienestandards für eine Geburtsstation erfüllt. Und dann tauchen da noch drei Magier auf. Also in der Bibel heißen die nicht heilige drei Könige, sondern drei Magier. Das ist, wenn man ehrlich ist, schon eine ziemlich verrückte Szene. Mich würde es nicht wundern, wenn da auch noch ein paar Männer auftauchen, die wie Hunde schlecken. Aber, und das ist jetzt die wichtige Gemeinsamkeit, weil ihr euch vielleicht fragt, hä, was hat diese verrückte Geschichte von Männern, die wie Hunde schlecken, irgendwie mit Weihnachten zu tun? Der Punkt ist, wie in den Tagen Midians besiegt Gott die Stärke dieser Welt durch Schwäche. Er bricht die Macht des Todes. Jesus bricht die Macht der Sünde. Jesus bricht die Macht des Bösen. Und er tut es, indem er selbst ein ohnmächtiger Säugling wird. Und das Interessante ist ja, in den Tagen von Midian, bei den Midianitern, da bringen sich die Midianiter ja selbst zu Fall. Also die midianitischen Soldaten fallen durch ihr eigenes Schwert in der Panik. Und in gewisser Hinsicht geschieht das auch bei Jesus. An seinem Tod tötet sich der Tod selber. Und an seiner Auferstehung an Ostern entgräbt sich das Grab. Der Tod hat über uns Christen nicht mehr das letzte Wort. Weil der Tod besiegt ist durch die größte Ohnmacht, in der Jesus am Kreuz stirbt. Also, ihr Lieben, wenn ihr die nächsten Tage bei euch zu Hause unter dem Weihnachtsbaum sitzt, nochmal die Kerzen anmacht und es gibt einen schönen Weihnachtsbraten und hier sind Geschenkestapel, meine Bitte an euch, denkt vielleicht nochmal einen Augenblick an die Männer, die wie Hunde schlecken. Denn egal, was im neuen Jahr euch terrorisieren will, wie damals die Midianiter, egal, was das neue Jahr euch entgegenschlägt, ihr braucht nicht mehr in den dunklen Höhlen sitzen, wie die Menschen damals in Israel. Warum? Jesaja sagt es so: Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Uns ist ein Kind geboren. Amen.